Kundgabe 1957. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.06.1941. Gott schauen von Angesicht zu Angesicht. Es ist ein Zustand höchster Glückseligkeit, in dem die Wesen sich befinden, die das Angesicht Gottes schauen dürfen. Und es ist dieser Zustand den Menschen auf Erden auch nicht zu beschreiben. Da irdische Vergleiche nicht angebracht werden können und die menschlichen Worte zu gering sind, jene Herrlichkeit nur annähernd zu beschreiben. Es ist ein Zustand höchster Zufriedenheit mit sich selbst. Es ist ein Gefühl der Geborgenheit im Herrn. Es ist ein nie wiederzugebender Helligkeitsgrad, der jene Wesen die Nähe Gottes spüren lässt. Und die Gegenwart Gottes ist der Inbegriff der höchsten Glückseligkeit in unendlich vielen Abstufungen. Es ruht das Auge des Herrn in unendlicher Milde, Güte und Liebe auf dem ihm ergebenen Geschöpf. Und alle Engel des Himmels umschweben ihn, und der Gottschauende ist inmitten dieser Schar seliger Geistwesen und wird mit unendlicher Liebe betreut von den Wesen, die alle das Angesicht Gottes schauen dürfen. Die Liebe des Herrn bringt sich selbst seinen Erdenkindern zum Geschenk. Die Seelen, die ständig die göttliche Wahrheit schöpfen durften, aus dem unversiegbaren Quell, aus Gott selbst, werden schon sehr bald das Glück der Anschauung Christi genießen dürfen. Denn sie sind eingeweiht in das göttliche Liebeswirken, und ihnen erscheint es nicht unmöglich, dass Gott selbst sich den Wesen im Jenseits zeigt. Nur ist es niemandem recht verständlich, wie dieser Akt stattfinden kann. Aber dass es ist, dafür werden Beweise gegeben werden können von jenen tiefgläubigen Menschen, denen noch eine Mission obliegt und die durch ihren Willen, Gott zu dienen, die Liebe Gottes errungen haben. Und diese werden euch Menschen belehren und ihnen wiedergeben, was sie an Eindrücken aus dem geistigen Reich aufgenommen haben. Ihnen wird die Gabe innewohnen, die rechten Worte zu gebrauchen, und es wird den Menschen offenbar werden, wie sich alles erfüllet, was verkündet ist in Wort und Schrift. Ihr werdet Gott schauen von Angesicht zu Angesicht. Amen.